Fürwahr, es kommt ein Tag, Jahwes, da wird in deiner Mitte deine Beute verteilt werden. Und zwar werde ich alle Nationen zum Streit gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt wird eingenommen, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet, die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ziehen, der Rest der Bevölkerung aber wird nicht aus der Stadt ausgerottet. Sondern Jahwe wird erscheinen und wieder jene Nationen streiten wie einst, als er stritt am Tage des Kampfes. Seine Füße werden jenes Tags auf dem Ölberge stehen, der im Osten Jerusalem gegenüberliegt, und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und Westen zu einem überaus großen Tale spalten, so dass die eine Hälfte des Bergs nach Norden, die andere nach Süden zurückweicht. Ihr aber werdet in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen reicht bis nach Asal, und zwar werdet ihr fliehen, wie ihr zur Zeit Usias, des Königs von Juda, vor dem Erdbeben floht. Aber Jahwe, mein Gott, wird erscheinen, begleitet von allen Heiligen. An jenem Tage wird es weder Hitze noch Kälte und Frost geben, und es wird ein ununterbrochener Tag sein, er ist Jahwe bekannt. Ohne Wechsel von Tag und Nacht, und auch zur Abendzeit wird es hell sein. An jenem Tage werden sich von Jerusalem aus lebendige Wasser ergießen, die Hälfte davon wird in das östliche Meer, die andere in das westliche Meer fließen, im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Jahwe wird dann über das ganze Land König sein, jenes Tags wird Jahwe einer sein und sein Name einer. Das ganze Land wird zu einer Ebene werden von Geba bis Rimmen im Süden von Jerusalem, dieses aber wird hoch erhaben sein und auf seinem Sitze unverrückt bleiben vom Benjaminstor an bis zu der Stätte des früheren Tors, bis zum Ektor, und vom Turm Hananel an bis zu den Königskeltern. Man wird darin wohnen, einen Bannfluch wird es nicht mehr geben, und Jerusalem wird vor jeder Gefahr sicher bleiben. Folgendes aber wird die Plage sein, mit der Jahwe alle die Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem zu Felde zogen, das Fleisch verfault ihnen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, die Augen verfaulen ihnen in den Augenhöhlen, und ihre Zunge verfault ihnen im Munde. Jenes Tags wird eine gewaltige Verwirrung von Jahwe aus über sie kommen, so dass sie einander bei der Hand ergreifen, und die Hand des einen sich wieder die des anderen erhebt. Auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Dann wird der Reichtum aller Völker ringsum gesammelt werden, Gold, Silber und Kleider in übergroßer Menge. Und ganz die gleiche Plage wird die Rosse, die Maultiere, die Kamele und Esel und überhaupt alles Vieh treffen, das sich in jenen Kriegslagern befinden wird. Alle aber, welche aus allen den Nationen übrig bleiben, die gegen Jerusalem herangezogen waren, werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um sich vor dem König Jahwe der Herrscharen niederzuwerfen und das Laubhüttenfest zu feiern. Aber wer aus den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufzieht, um sich vor dem König Jahwe der Herrscharen niederzuwerfen, auf dessen Land soll auch kein Regen fallen. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht, um sich einzufinden, so wird sie die Plage treffen, mit der Jahwe die Nationen schlägt, die nicht zur Feier des Laubhüttenfestes hinaufziehen. Das wird die Strafe Ägyptens sein, wie die Strafe aller Völker, die nicht zur Feier des Laubhüttenfestes hinaufziehen. Jenes Tags werden die Schellen der Rosse die Aufschrift tragen, Jahwe geheiligt. Und die Kochtöpfe im Tempel Jahwes werden so groß sein wie die Opferbecken vor dem Altare. Jeder Topf in Jerusalem und Juda wird Jahwe der Herrscharen geheiligt sein, und alle, die opfern wollen, werden kommen und welche von ihnen nehmen und in ihnen das Opferfleisch kochen, und jenes Tags wird es keine Krämer mehr im Tempel Jahwes der Herrscharen geben.